from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge Nummer 72 mit der letzten Preview für die Eastern Conference. Heute nehmen wir uns nach ein paar Tagen Pause, nicht wie gewohnt am Sonntag, sondern aufgrund von ein paar Terminen heute an einem Mittwoch nehmen wir auf die Southeast Division vor. Ja, ihr kennt das Spiel, wir haben unsere eigenen Rubriken für die Season Previews pro Division und werden auch wieder ein paar Wetten und Ausblick und so einfließen lassen. Aber bevor wir das tun, werden wir noch über zwei andere Themen reden. Diese Folge wird wie immer präsentiert von der Basket. Mehr Infos bekommt ihr unter basket.de oder auf Facebook. The Big Ticket. The Big Ticket. Ja, eigentlich könnten wir die ganze Emergency-Podcast machen. Weil etwas Großes passiert ist. Kinder der 90er oder Late 80er, ich denke, einige von euch unter unserer Hörerschaft sind, fühlen sich jetzt angesprochen, müssen eine kleine Träne verdrücken, denn die Dinosaurier sterben aus, diesmal wirklich. Es gibt im Prinzip derer nur noch zwei, uns Dirk und Paul Pierce von den Schwergewichten, vielleicht noch Manu Ginobili, Jason Terry und Konsorten. Aber The Big Ticket hat die Karriere an den Nagel gehangen. Recht klammheimlich, muss man jetzt sagen. Ja. Der Buyout ist dann tatsächlich gekommen mit den Timberwolves. Und dann hat er auch recht schnell Butter bei die Fische gemacht, wie es so schön heißt. Und er hat gesagt, das war's. Ja, also Kevin Garnett ohne große Abschiedstour, die wir im letzten Jahr noch von Kobe gesehen haben, fast schon so ein bisschen klammheimlich, wie es auch Tim Duncan gemacht hat, aber die beiden Persönlichkeiten könnten, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein. Ja, ich kann mir vorstellen, dass er in der Offseason jetzt im Sommer nochmal geguckt hat, ob er seinen alten, geschundenen Körper nochmal fit bekommt und dann jetzt vor Start des Training Camps der Minnesota Timberwolves relativ schnell gesehen hat, puh, also nochmal 82 Spiele, das halte ich, glaube ich, nicht durch. Und dann will man sich auch anständig verabschieden und nicht so als die Hülle von damals über den Korb über den Court schleichen, glaube ich. Zudem er ja auch noch in einem extrem jungen Team spielt, also zu den Minnesota Timberwolves zurückgegangen ist, hat man ja schon gesagt, dass er eher so die Mentorrolle für Karl Anthony Towns in Zukunft übernehmen wird. Das hat er jetzt ein Jahr lang gut gemacht, aber wenn man wahrscheinlich in den ganzen Scrimmages in der Offseason gegen so 18-, 19-Jährige gespielt, wird einem recht schnell klar, wie alt man ist, glaube ich. Ja, insofern ist ja sogar der gute alte Mann mittlerweile älter als der Head Coach der Boston Celtics, Brad Stevens. Und daran erkennt man natürlich dann schon, wie lange er irgendwie in der Liga war. Ich glaube, es sind insgesamt 21 Jahre oder 20 Jahre hätte er voll gemacht an diese Saison, ja. Was natürlich eine unfassbare Nummer ist. Wir bräuchten wirklich über eine Stunde, wenn wir über die Legacy von Kevin Garnett sprechen wollten, in voller Länge, aber ich glaube, wir versuchen es trotzdem mal ein bisschen zu recappen hier. Wir sollten uns dann dennoch irgendwann die Zeit nehmen und noch mal ein bisschen schwelgen, weil es ist natürlich schon viel passiert in der Zwischenzeit. Ich glaube, dass er der NBA vor allen Dingen viel gegeben hat, was so der Sprung von jungen Spielern und auch groß gehypten College- oder Highschool-Stars dann eben in die Liga betraf. Er war der Erste, der direkt oder einer der Ersten, der in seiner Ära in die Highschool, direkt von der Highschool in die NBA gewechselt ist. Er war der Erste im Prinzip nach Michael Jordan, der so einen Mega-Vertrag unterschrieben hat, ja. 6 Jahre, 128 Millionen, noch zu Zeiten, wo das absolute Unsummen waren, hat dadurch im Prinzip sogar den Lockout ausgelöst, 1998, glaube ich, war es. Ja. All diese Dinge zeigen nur ansatzweise, welchen Einfluss Kevin Garnett auf die NBA gehabt hat. Und jetzt haben wir noch gar nicht über sein Spiel und seine Intensität und seine Defensive gesprochen. Ja, da würde ich dich, ich würde dir gerne zwei Fragen dazu stellen. Einmal, wird er in den in den Annalen der NBA, genau, wird er da als Boston Celtic oder als Spieler der Minnesota Timberwolves erinnert werden? Und kann man den Case machen, dass Kevin Garnett ein Top 3 All-Time-Verteidiger der NBA ist? Das ist natürlich immer schwierig mit den Top X, sage ich einfach mal, weil man das sehr, weiß ich nicht, nach Zeit und vielleicht auch so ein bisschen nach Jahrzehnt getrennt sich anschauen muss, je nachdem wie die NBA war. Man würde jetzt zum Beispiel ein bisschen stärkeren Wert dann doch wahrscheinlich auf Perimeter Defender legen, während natürlich KG ja once in a lifetime Talent war, einfach durch seine Beweglichkeit und durch die Möglichkeit auch damals schon wirklich im Prinzip 1 bis 5 zu decken in den ersten, weiß ich nicht, 10 Jahren vor allen Dingen seiner Karriere. Auf deine Frage hin, Top 3 lässt sich jetzt schwer festmachen, aber definitiv ja bester Verteidiger mit Tim Duncan seiner Generation, also ja, kann man sagen, der letzten 20 Jahre. Und was seinen Einfluss auf die beiden Franchises betrifft, auch sehr selten, kann man wohl behaupten, dass er zwei Franchises wirklich den Stempel aufgedrückt hat. Er hat es leider nicht geschafft, wirklich in seiner Prime bei den Timberwolves es so weit zu schaffen, dass man ihn nur mit dieser Franchise assoziiert. Das hat er erst mit den Boston Celtics geschafft. Aber seine MVP-Saison, seine statistisch besten Saisons sind natürlich aus der Zeit in Minnesota. Insofern wahrscheinlich ein bisschen was von beidem. Der ultimative Celtic aus dem Meisterschaftsteam wird aber nach wie vor natürlich Paul Pierce. Das denke ich auch. Ich glaube aber trotzdem, dass er am Ende des Tages in beiden, wir lassen mal diesen kleinen Stint bei den Brooklyn Nets außen vor, würde ich sagen, aber dass er in beiden Städten, sowohl in Minnesota als auch in Boston, sein Trikot unter die Hallendecke kriegt. Ja, alles andere wäre auf jeden Fall Blasphemie. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. So ein Spieler müssen eigentlich alle Fans zumindest respektieren. Ich glaube, ich würde falsch liegen, wie ich dich so kenne, wenn ich sage, ihn lieben. Ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, ich habe jede Sekunde geliebt, die er auf dem Platz stand, die ich gesehen habe. Ich glaube, du hast da ein bisschen eine andere Einstellung, weil dir sein, in Anführungsstrichen, Fake-Tough-Gehabe ein bisschen auf den Sack gegangen ist, oder? Ja, das stimmt. Also Kevin Garnett war natürlich immer jemand, der, also ich bin auch ein Riesenfan des Trash-Talks, so ist es ja nicht, aber bei Kevin Garnett hat man immer ein bisschen das Gefühl, dass er, naja, den Backup dazu nicht hat. Also, dass er schon die Leute halt auf dem Platz verbal hart angeht, aber wenn es dann wirklich, ich erinnere da zum Beispiel an die Konfrontation mit Carmelo im Madison Square Garden, wenn dann nach dem Spiel mal einer zu ihm kommt und auf dem Gang auf ihn wartet oder am Bus draußen, dann backt er auf einmal relativ kleine Brötchen. Das hat man so, ja, ihm in seiner Karriere auch so ein bisschen nachgesagt, aber er hat's, glaube ich, wie kein Zweiter in den letzten Jahren verstanden, die Gegner völlig aus dem Konzept zu bringen. Unheimlich viele Battles jetzt, wenn man mal auf die letzten Jahre, gerade auf die Zeit der Boston Celtics zurückblickt, mit Joakim Noah zum Beispiel, den er zur Weißglut getrieben hat. Obwohl die beiden sich, glaube ich, gar nicht so unähnlich sind in ihrer Spielweise, in dem, wie sie das Spiel für sich interpretieren und mit der Energie, mit der sie ins Spiel gehen. Aber ich glaube, den ein oder anderen Spieler hat er völlig aus dem Konzept gebracht, was am Ende des Tages auch ein Skill ist. Komplett. Vielleicht, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, diese Perzeption als Fake Tough Guy, dass Kevin Garnett nie das Spiel auf dem Court wirklich mit in Anführungsstrichen dem Leben in der Hood verglichen hat. Also es war jetzt nicht für ihn Krieg im Sinne von physischer Faustkampf oder sowas, sondern immer nur mental, im Kopf. Ja. Ich glaube, dass er halt da diese ultimative Intensität rausgeholt hat, dass er dachte, ich habe einen Edge gegen dich, weil du der Erste bist, der den das Haus wirft und aus dem Konzept bringt. Und da hat er tatsächlich einfach riesigen Erfolg gehabt, vielleicht wie seit Dennis Rodman oder auch meinetwegen der zu Hochzeiten Runner Test nicht. Ich glaube schon, dass das sehr einzigartig war und ich muss sagen, mich hat das nie gestört. Ich fand das immer super. Eine zweite Sache, zwei Anekdötchen vielleicht noch und dann müssen wir uns wahrscheinlich jetzt in dem Preview widmen, die so ein bisschen Kevin Garnett ganz gut charakterisieren. Da könnt ihr jetzt alle zu Hause ein bisschen das selber euch überlegen, was ihr daraus macht. Die erste Story ist, er wurde einmal zu Zeiten von Boston von seinem Coach Doc Rivers gesagt, dass er verletzungsbedingt nicht beim Training mitmachen darf und von der Seitenlinie zugucken musste. Dann hat also Leon Poe seinen Power-Forward-Part gespielt im Training und Kevin Garnett hat jede einzelne Bewegung sich angeguckt von Leon Poe und sie draußen als Trockenübung nachgemacht. Wenn er so Lee and Poe zum Rebound gegangen ist, ist er hochgesprungen. Bei einem Pass, bei einem Jumper, er hat jedes Mal dasselbe gemacht, bis er triefend voll Schweiß an der Seitenlinie stand und Doc Rivers das Training abgesagt hat, weil er sich Sorgen gemacht hat um die Gesundheit von Kevin Garnett, der gar nicht auf dem Feld stand. Und hat gesagt, Junge, wenn du das noch einmal machst, dann sage ich einfach für alle das ganze Training ab, weil das ist crazy. Die zweite Story ist eben mit besagten Joakim Noah, wo er ihn komplett zugetrashed hat während einem Spiel gegen die Chicago Bulls. Und dann eben Noah meinte, ja, hey, sei doch mal nicht so ein Assi. Ich habe dein Poster in meinem Zimmer gehangen gehabt und ich guck zu dir auf. Du bist mein Vorbild gewesen. Und dann hat er sich nur umgedreht und hat gesagt, you know what? Fuck you, Noah. Und hat weitergespielt. Und das hat Noah komplett aus dem Spiel gebracht. Und das ist natürlich ein totaler Assi-Move in Anführungsstrichen, aber es ist wirklich das, was so Kevin Garnett als Spieler, als ultimativen Competitor dann eben ausgemacht hat. Ja. Ich glaube, andere Spieler, die als die härtesten Competitor bekannt sind in der NBA-Geschichte, wie Kobe oder wie Jordan oder weiß nicht, so Trash-Talker wie Gary Payton, die stehen dem in absolut nichts nach. Wenn es bedeutet, dass man eine bessere Chance hat zu gewinnen, wenn man den Gegner irgendwie ein bisschen aus der Fassung bringt und sei es mit einer Beleidigung, aber keine Handgreiflichkeiten, dann wird das eben gern genommen. Ja, also so viel zu The Big Ticket. Du hast völlig recht, eigentlich sollten wir uns da vielleicht in einer ruhigeren Phase noch mal ein bisschen ausführlicher zu widmen, denn man könnte auch einen eigenen Podcast darüber machen, wie denn diese Hall of Fame Klasse von 2020 mit Kobe, Duncan und Kevin Garnett dann aussieht. Krass. Und was das eigentlich für ein Wahnsinn ist. Aber wir freuen uns tierisch auf die Saison. Die Training Camps haben gerade angefangen, die Media Days waren gerade vor 2 Tagen von allen Teams. Und deswegen, wie gesagt, fangen wir mit der Southeast Division an. Und da fällt auch im Zuge der letzten Tage als erstes die Miami Heat, mit denen wir beginnen wollen, fällt als erstes auf, dass im nächsten Jahr jemand fehlen wird. Und zwar kein geringerer als Chris Bosh, über den Pat Riley auf dem Media Day gesagt hat, wir planen definitiv nicht mehr mit ihm. Ja, super krass. Die Entwicklung ist tatsächlich dann so gewesen, wie wir es ja schon jetzt nicht antizipiert, aber im Prinzip ein bisschen geunkt haben. Du hast recht. Es ist nämlich so gewesen, dass der Physical oder der physische Test, der so ein bisschen bemisst, wie der Spieler drauf ist, physisch, dann eben durchgefallen ist und das letztlich für die Miami Heat der Beweis dafür war, dass seine Gesundheitssituation nicht stabil dafür ist, ihn spielen zu lassen, was langfristig heißt, dass er eben wahrscheinlich, wenn es denn jetzt zu dem offiziellen Befund kommt, seitens eben eines Doktors, der von der Liga bestellt wird, dass er dann eben seine Karriere im Zweifel tatsächlich vorläufig zumindest an den Nagel hängen muss. Ja. Wegen des Blutclots. Magst du mal kurz erklären, was so das Reglement, im Reglement die nächsten Schritte wären? Also ohne jetzt, was das für das Team bedeutet, aber wie jetzt so die nächsten Schritte wären mit Salary Cap und vielleicht mal kurz? Ja, also es ist natürlich so, dass die beiden Seiten jetzt ziemlich verhärtet waren in ihren Standpunkten in letzter Zeit. Chris Bosh wollte unbedingt wieder spielen. Die Miami Heat haben gesagt, nee Junge, das geht so nicht. Wir haben keine Lust, jetzt mehr oder minder ein drittes Jahr Cap zu bezahlen. Nicht nur dein Gehalt, sondern eben auch gehemmt zu werden, was das Salary Cap betrifft. Es bedarf also jetzt im Prinzip einer gemeinsamen Lösung. Da müsste man einen Doktor bestellen, der ein unabhängiges Gutachten erstellt, das sowohl von der Spielergewerkschaft als auch von der Liga, von der Miami Heat in dem Fall halt akzeptiert wird. Das war bislang nicht möglich, eben eine solche Person zu finden, auf die man sich einigen konnte. Das wird im Zweifel jetzt ein bisschen leichter sein, weil halt Chris Bosh irgendwann die Argumente ausgehen, wieso er sich dem verweigert. Wenn dieser Doktor also tatsächlich sagt, dass diese Blutklumpen sich wiederholen und er nicht auf dem Feld stehen kann, wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass es sozusagen aus Medical Reasons dann eben eine Spielunfähigkeit ergibt. Und langfristig würde es dann bedeuten, dass die Miami Heat nicht nur das Geld in Form einer Versicherung seines Gehalts wiederbekommen, sondern eben auch, und das ist eigentlich das Wichtigste, den Raum im Salary Cap. Ja, absolut. Andere um das noch kurz zu sagen, sorry, hätte er eine Sekunde auch nur gespielt während der regulären Saison, wäre das zunichte gemacht worden und er hätte eben frühestens in was 1,5 Jahren das erklären können, weil es ein volles Jahr bedarf, dass er nicht spielfähig ist, um eben dieses Medical Retirement dann zu bekommen. Ja, absolut. Eine Sekunde auf dem Feld wäre dann 22 Millionen Dollar wert gewesen für die Miami Heat, wenn man das mal umrechnen möchte. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, die sich auch so ein bisschen in den NBA Reporterkreisen stellt, was man so liest, ob, wenn er denn dann retired, wir erinnern uns zum Beispiel an Brandon Roy, ob es dann die Chance gibt, dass er wieder zurückgeht und dann zu einem anderen Team wechselt, weil ein fitter Chris Bosh ist für jedes Team eine absolute Bereicherung. Aber ich kann mir vorstellen, dass aufgrund der medizinischen und gesundheitlichen Situation auch andere Teams dieses Risiko nicht eingehen, denn man hat ja gesagt, man könnte dieses Problem mit Blutverdünnern vielleicht sogar beheben, aber das würde dann zur Folge haben, dass er nicht fliegen darf. Und alle NBA-Fans wissen, wie viel diese Teams unterwegs sind. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, wenn das jetzt einmal von den Miami Heat so gekippt worden ist, dass da ein anderes Team schnell zuschlagen wird in dieser Saison. Es sei denn, es ändert sich was drastisch an dem Zustand, aber sonst ist das Eisen einfach, glaube ich, zu heiß und man spielt da mit der Sorge und der Gesundheit des Spielers und der Familie und allem, was da dranhängt. Also PR-technisch wäre das im Prinzip seit der HIV-Diagnose von Magic Johnson so der größte GAU für ein Team, den man sich vorstellen könnte, wenn da gerade was passiert. Ja. Im Zweifel noch größer, wenn es dann wirklich ernsthafte gesundheitliche Probleme nach sich ziehen würde. Insofern würde ich mich sehr wundern, wenn das der Fall wäre. Ich gehe davon aus, dass er mindestens ein weiteres Jahr aussetzt, bevor man überhaupt darüber redet. Ja, absolut. Dann lass uns doch mal über Miami quatschen. Letztes Jahr Platz 4 in der Eastern Conference, 48 Siege. Wir haben heute einige Teams, die 48 Siege eingefahren haben im letzten Jahr. Und Chris Bosh ist nicht der einzige prominente ehemalige All-Star, vielleicht Hall of Famer sogar, wahrscheinlich sogar, der in der nächsten Saison fehlen wird, denn das Urgestein, das Gesicht der Franchise, Dwayne Wade, ist, wie ihr wisst, auch nicht mehr dabei, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ist jetzt bei den Chicago Bulls. Vielleicht ein kurzer Einwurf von mir, ich habe mir mal angeguckt, wie das Team letztes Jahr aufgestellt war, und allein diese beiden Personen, Dwayne Wade mit einer Usage Rate von 31,6 und danach schon mit weitem Abstand Chris Bosh mit 25. Danach kommen erst Spieler so in den 20er-Bereichen. Also nicht nur die prominentesten Gesichter, sondern auch was den Spielstil angeht, die beiden ja führenden Personen auf dem Court sind jetzt weg. Definitiv. Hätte sich jetzt diese Bosh-Situation nicht ergeben, so hätte ich tatsächlich gesagt, der Abgang von Wade ist in gewisser Weise okay, so wie das Team aufgebaut ist. Da hat man auf die Youngster im Backcourt gesetzt, in Tyler Johnson und Josh Richardson. Tyler Johnson 4 Jahre, was 40 Millionen als Backup. Mhm. Wird jetzt wesentlich mehr spielen und Spielzeit sehen. Man hat Justice Winslow auf dem Flügel, der so ein bisschen ein Schweizer Taschenmesser sein wird diese Saison. Ich glaube also, dass das gar nicht mal so schlimm ist, aber der Frontcourt brennt natürlich lichterloh. Da ist hinter Whiteside ungefähr so eine große Lähne, wie große gähnende Leere wie der Grand Canyon. Ja. Und das ist natürlich das größte Problem jetzt auf den ersten, zweiten und dritten Blick. Ja, absolut. Also ich, das werden wir gleich in meiner Record Prediction sehen. Ich gehe davon aus, dass das im ersten Jahr nach Dwayne Wade nicht so einfach aufzufangen sein wird. Wir haben ja unsere beide Kategorien, die wir bei jedem Team durchexerzieren. Most to prove, also der Spieler, der am meisten zu beweisen hat, von denen, die übrig geblieben sind, sagen wir mal so. Und der Spieler, der am ehesten, wo wir sagen, der kommt am ehesten auf den Trade-Block. Bei mir ist das in beiden Fällen Goran Dragic. Das Problem, was ich bei den Miami Heat jetzt sehe, ich glaube, dass diese Saison aufgrund der Personalien und der Situation, über die wir gerade gesprochen haben, eine relativ verlorene Saison wird. Also es wird meiner Meinung nach definitiv nicht so gut laufen wie letztes Jahr. Es ist viel im Umbruch. Ich habe gerade über die Usage Rate von Wade und Bosh gesprochen. Auch da muss man sich umstellen. Du hast neue, junge Spieler angesprochen, auf die jetzt viel mehr Verantwortung zukommt. Deswegen glaube ich, dass gerade Goran Dragic, für den sie unheimlich viel investiert haben mit 2 First-Round-Picks, was, wenn man nicht in die Playoffs kommt in diesem Jahr, sich ziemlich rächen könnte, denn der 2017er Pick, der fehlt dann nämlich, und einem riesen Vertrag ausgestattet beim Dragon. Insofern ist er für mich der Spieler, nicht so sehr Hassan Whiteside, der auch einen großen Vertrag hat, aber sondern eigentlich eher der Spieler, auf den es jetzt ankommt, um das Schiff so einigermaßen in Spur zu halten. sehe ich genauso. Ich habe tatsächlich Dragic und Whiteside hier stehen als Must to Prove. Einfach weil man in den letzten beiden Jahren oder anderthalb Jahren, wo Goran Dragic eben bei den Heat unter Vertrag war, gesagt hat, der braucht den Ball mehr in der Crunch-Time teilweise rausgenommen. Er ist kein Spieler, den man abseits des Balles so gut stellen kann, jedenfalls nicht für lange Stretches. Und das wird er jetzt zeigen können, wie er die Offensive leiten kann als Point Guard, so ein bisschen als Combo Guard dann eben mit dem Ball in der Hand. Da bin ich sehr gespannt drauf und da muss sicherlich allein was die statistische Ausbeute betrifft einiges kommen, wenn man auch nur annähernd in der Nähe von den 48 Wins sein möchte, die man letzte Saison eingefahren hat. Ja, was natürlich so ein Abgang von Dwayne Wade noch mit sich bringt. Ich glaube, es wäre vermessen, von einem Vorteil zu sprechen, wenn er weg ist, aber Dwayne Wade ist natürlich bekannt dafür, dass er kaum von außen schießt. Und so wie sich die Liga in den letzten Jahren verändert haben, Miami war da eins der schlechteren Teams, was die Dreier angeht, überhaupt die Dreierversuche. Jetzt ist Wade weg. Jetzt setzt man auf junge Spieler und auf Dragic, der auch gerne das Spiel schneller macht und nicht so sehr wie Wade über das Positionsspiel kommt. Ich glaube, dass sich das ein bisschen ändern wird, also dass sie dann doch nicht mehr so sehr nur aus der Mitteldistanz agieren werden, sondern versuchen wirklich über die Dreier besser ins Spiel zu finden. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich bin ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, was das angeht, muss ich sagen. Ja, mal schauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, für was Hassan Whiteside betrifft, sehr, sehr skeptisch bin. Ich glaube, er hat da sehr, sehr viel Fallobst, in Anführungsstrichen, von Dwayne Wade und Chris Bosh bekommen, dadurch, dass die Defensiven sehr viel Aufmerksamkeit auf eben andere Spieler gelegt haben, hat man ihn ein bisschen machen lassen und agieren lassen. Ich glaube, dass er sich statistisch nicht groß verbessern kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen seine Ceiling talentmäßig und das wäre nicht unbedingt gut. Was die Blocks natürlich betrifft oder die Defensive jetzt rein statistisch betrachtet, ist das natürlich sehr gut. Aber ich glaube, dass man ihn da ein bisschen demaskieren wird, dass die Defensive eben doch nicht so gut ist, wie seine Blockstatistiken eben vermuten. Ja. Du hast einen Spieler gerade schon angesprochen, der auf dem Flügel ein bisschen auch Dwayne Wades Rolle ersetzen wird. Ich weiß gar nicht, ob es der erste oder der zweite Preview-Podcast war, schon mal einen Spieler für den Most Improved in den Ring geworfen, bis du mir den Namen Karl Anthony Towns unter die Nase gerieben hast und ich da relativ schnell von abgerückt bin. Ich werfe aber trotzdem in meiner Wette noch einen zweiten Kandidaten ins Rennen. Du verlierst nur als Bier. Kandidaten. Ich sage nicht, dass Justice Winslow Most Improved wird, sondern ich sage, er wird in den Statistiken alleine durch mehr Spielzeit ziemlich weit nach vorne kommen. Und zwar biete ich dir an, Justice Winslow wird über 34 Minuten spielen und dabei mindestens 15, 7 und 1,5 Steals auflegen. Hast du ein Fieberthermometer bei dir im Haus? Du Assi. Bist du wahnsinnig. Warum? Ey, Justice Winslow hat letztes Jahr die Pyramide von Gizeh geworfen. So viel Backsteine hat er verpfeffert. Warte mal ab, mein Freund. Nehme ich sofort an. Ich frage dich sogar, alle von euch hören's, willst du ein Double Down machen? Ich biete dir ein Double Down an, das heißt doppelte Altbiermenge. Du Großkotz. Ich gehe sogar so weit und sag, wenn du gewinnst, kriegst du 4 und ich 2. Mach ich. Was hast du gesagt? 15 Punkte? 15 Punkte, ja. Bist du wahnsinnig? Wer hat doppelt so viel? Wer soll da scoren in dem Team? Sag mir mal. Wer? Dragic? Whiteside? Richardson. Ja, wahrscheinlich. Kommen wir zu meiner Wette. Ich sag nämlich, dass Josh Richardson und Tyler Johnson zusammen insgesamt 3 Dreier pro Spiel versenken. Insgesamt. Letzte Saison, Josh Richardson 1 Dreier durchschnittlich pro Spiel versenkt. Bei einer abartigen Quote von 46% und Tyler Johnson 0,8 pro Spiel. Das heißt, zusammen waren sie bei 1,8. Ich sag, die verdoppeln das fast. Gib mir also 4. Ist jetzt auch 4, bist du wahnsinnig, ich hab gar keinen Miami Fall. Wird mehr schießen müssen. Ich sag dir, es wird nur regnen die ganze Zeit im American Airlines Center, weil Wade die ganze Zeit im Post nicht mehr den Ball kriegt. Ich sag nicht, dass die Quoten geil sind, ich sag auch nicht, dass das funktioniert, aber die werden gezwungenermaßen mehr Dreier schießen in der nächsten Saison. Dann gib mir 3,5. Na gut, weil du so eine großartige Wette hattest. 80% unserer Hörer nehmen beide Wetten an. Ja, sollen sie machen. Deine Prediction. Wie weit geht's bergab? Richtig krass, Phil. Richtig krass. Ich wette, bei mir ist es noch krasser. Ich bin bei 34 Siegen. Oh, scheiße. Over under. Over. Ich sag 34 over, aber das wird weder Fisch noch Fleisch. Das wird nicht für die Playoffs reichen und es reicht auch nicht, um irgendwie zu tanken. Oder es macht überhaupt keinen Sinn zu tanken, weil sie keinen Pick haben. Entweder müssen sie sich einen Pick ertraden, um dann um Whiteside, Winslow oder so irgendwas aufzubauen, aber ich glaube, das geht echt in, also diese Saison wird echt eine schmerzhafte Saison. Ich würde mich auf 36 überreden lassen, aber höher gehe ich nicht. Was denn bei dir? 36, das sind minus 12 schon. Ja, schon minus 12, aber die beiden besten Spieler sind weg. Ja. Ja, ich habe minus 10. 38, 44. Ja, als ob meine minus 12 dann so aus der Luft gegriffen wären. Ja, aber ja, das wäre schon. 12 sind 12, 10 sind 10. Ja, es wäre schon ein harter Einschnitt. Selbst 10 ist ein verdammt krasser Einschnitt. Kleiner Teaser, sind sie damit das schlechteste Team der Division? Lass mich mal gucken. Ja. Professioneller Teaser kann man ja fast schon sagen. Bei mir nämlich nicht. Mal sehen, wer da kommt. Ja, wer soll das wohl sein? Oh, Moment, ich habe den Rekord für Orlando noch gar nicht aufgeschrieben, sehe ich gerade. Dann mal schnell, dann übernehme ich mal eben das zweite Team, das wir behandeln. Es gibt drei Teams oder gab drei Teams in der Division, die mit dem gleichen Rekord die Saison beendet haben, 48-34. Wir sprechen über die Atlanta Hawks. Sehr, sehr interessant, weil auch dort sehr prominente Abgänge zu verzeichnen waren. Man hat Al Horford unfreiwillig ziehen lassen, trotz 5-Jahres-Angebot, Max-Angebot, hat er sich für die Boston Celtics entschieden. Und man hat natürlich Jeff Teague noch getradet, gen Indiana. Das heißt, es wurde die neue Ära eingeläutet, in Anführungsstrichen Hust, Hust, denn man hat den Zurückkehrer Dwight Howard unter Vertrag genommen und jetzt gibt's das Tandem, Center-Tandem von Dwight Howard und Dennis Schröder. Viel Spaß damit. Kaufst du oder verkaufst du Stock von dem? Ich stehe mit meinem kleinen Limonadenstand an der Straße und verkaufe. Aber hallo, verkaufe ich. Die Atlanta Hawks waren letztes Jahr 24. im Rebounding. Das wird alleine durch Dwight Howard besser, weil Dwight Howard einfach, auch wenn er, glaube ich, über seiner Prime drüber ist, weit drüber ist, ist er trotzdem der bessere Rebounder als Al Horford. Sie waren Letzter in den Free Throw Attempts. Auch das wird durch Dwight Howard zwangsläufig besser werden. Sie waren aber, um mal die zweite Person, die du gerade angesprochen hast, zu nennen, sie waren aber auch 22. bei den Turnovern. Und da wird Dennis zeigen müssen, dass er zumindest da, sag ich mal, an sich gearbeitet hat, denn er war bisher nicht unbedingt so bekannt, dass seine Quote, was das angeht, zu den Besten der Liga gehört. Also ich sehe da ein bisschen mehr Probleme, so wie du die Frage gestellt hast, vielleicht als du. Ich glaube, dass Dwight Howard kein adäquater Ersatz für Al Horford ist, auch wenn es vielleicht in der Offense zum Beispiel Paul Millsap mehr Optionen gibt, aber dieser Double Threat in der Offense unterm Korb, weil Dwight Howard doch sehr eindimensional spielt und Dennis Schröder noch in Anführungsstrichen nicht das gleiche Offensivspiel hat wie Jeff Teague, das wird sich schon bemerkbar machen. Definitiv. Touché könnte man sagen, was ist erwähnt. Ich glaube, die Turnover Abhängigkeit ist so ein bisschen im Vordergrund, was das eigene Offensivspiel betrifft und eben, ob man diese defensive Konstanz auch ohne Al Horford, der ja so ein bisschen ja das Prototyp Schweizer Taschenmesser unter den Big Men der Liga ist, dann behalten kann. Al Horford hat immer auf der fünf spielen müssen oder größtenteils, jetzt gerade wo der unter Vertrag genommene Thiago Splitter eigentlich dauerverletzt war, obwohl er traditionell eigentlich ein Vierer ist. Dieses Problem hat man jetzt behoben. Wir sind da auch endlich mal ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich glaube nach wie vor, dass insbesondere defensiv Dwight Howard sogar unter Wert momentan geführt wird in der Liga. Ich glaube, dass er da nach wie vor sehr prägend sein kann für das Teamgefüge. Bin also durchaus positiv eingestellt. Ich glaube auch, dass Dennis Schröder mehr auf die Platte bringt, defensiv als Jeff Teague, was die Länge und Aktivität betrifft. Ich glaube, er muss ein bisschen aufpassen, was so Foul Calls betrifft, weil wenn er jetzt gegen die erste Garde immer mehr spielt, man kennt das, wird ein bisschen häufiger in die Pfeife gepfiffen von den Schiris. insgesamt ist es natürlich eine sehr große Abhängigkeit von den beiden Hauptdarstellern, die wir genannt haben. Man hat hinter Dennis nur die Überbleibsel von Jared Jack, der von, glaube ich, einem Kreuzbandriss zurückkehrt, und Malcolm Delaney aus Europa kommt, den man vielleicht sogar als zweiten Point Guard in der Depth Chart sehen kann. Das ist natürlich recht wenig, wenn man jetzt Dennis Schröder die Zügel übergibt, aber es gab nicht wirklich eine Alternative. Man muss sehen, was Dennis jetzt kann im letzten Vertragsjahr, bevor man ihm dann eine Vertragsverlängerung unter die Nase hält. Ich glaube, da gab es nicht wirklich eine Alternative. Ich glaube auch, es ist der richtige Move gewesen, also auf Dennis Schröder zu setzen, weil die Upside ist klar höher als die von Jeff Teague, und auch wenn er noch, gerade was die Turnover angeht, vielleicht auch teilweise das Shooting, die ein oder andere ausbaufähige Schwäche hat, ist er trotzdem jünger, wie du schon gesagt hast, in der Defense, bringt einfach athletische Anlagen mit. Also ich glaube, es war absolut der richtige Move. Dwight Howard ist so ein bisschen der Lukas Podolski der NBA. Also wenn er sich wohlfühlt, glaube ich, was er offensichtlich in LA und in Houston bei seinen letzten Stationen nicht getan hat, dann glaube ich schon, dass er auch wieder ein bisschen stärker werden kann. Aber insgesamt halte ich Al Horford einfach auch für das Spielsystem von Mike Budenholzer für wichtiger und für variabler einsetzbar, weil es gab da mal vor ein paar Monaten, könnt ihr mal googeln, von Howard Beck einen ganz schönen Artikel, dass Dwight Howard endlich akzeptieren muss, dass er nicht die dominante Rolle eines Shaquille O'Neal in Zukunft mehr ausführen wird, sondern er muss lernen, so zu agieren wie DeAndre Jordan. Er muss zum Korb abrollen, er muss Alley-Oops fangen, er ist dafür da zu blocken, er ist dafür da zu rebounden, aber er ist, weiß Gott, nicht dazu da, dass man ihm den Ball in den Post schmeißt und er da 10-mal im Spiel Touches kriegt, aus denen er selber kreieren kann. Das glaubt er aber anscheinend immer noch, so wie er spielt und so wie er immer so sich so ein bisschen als Diva dann darstellt, wenn er nicht genug Bälle bekommt. Insofern hängt, glaube ich, viel davon ab, wie Budenholzer es schafft, ihn in das Spielsystem zu integrieren. Denn so ein Selbstläufer ist das, glaube ich, nicht. Dafür ist er so ein bisschen, ja, so als Mariah Carey, Whitney Houston, wankelmütig. Primadonna. Wankelmütig, ja. Also ich glaube, da muss er einfach akzeptieren, dass er eine andere Rolle spielt als in Orlando damals. Und wenn er das nicht kann, dann wird er auch nicht besser werden. D'accord, auf jeden Fall. Schöne Analogie auch mit Lukas Podolski. ich glaube, das passt, weil er tatsächlich so ein bisschen ein Diva ist. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass das mit James Harden und Kevin McHale respektive einfach kein guter Fit war und dass man ihn da auch einfach total am ausgestreckten Arm hat versauern lassen. Ich sehe das ein bisschen anders als du. Ich glaube schon, dass er mit seinem Right Hook einen Move mehr hat als viele andere dieser besagten Center, inklusive DeAndre Jordan, weil er ja, hat also genau einen. Ja, gut, aber trotzdem, ich rede nicht darum, dass man ihm 10-mal den Ball in den Low Post spielt, aber du kannst ruhig verlangen, dass ein Spieler seiner Physis mehr als, weiß ich nicht was, 7,7 Field Goal Attempts pro Spiel hat oder sowas. Der hat ja keinen Ball gesehen teilweise in Houston, wenn du über, weiß ich nicht, 32 Minuten spielst und dann nur so wenig Field Goal Attempts hast. Also ich muss schon sagen, da kann man ein bisschen mehr machen, gerade weil das Shooting da ist in Atlanta. Das wird man sehen, wie das Mike Budenholzer unter den Hut bekommt. Wenn es wohl ein paar Leute schaffen, dann die Spurs-Riege, aus der ja auch Mike Budenholzer kommt. Ja, eine andere Personalie sollten wir vielleicht noch erwähnen. Für viel Geld haben sie Ken Bazemore resigned auf der 2. Fieser Overpay, ja. Ich glaube aber trotzdem, sie haben ganz gut daran getan, ihn zu behalten, weil sie einen 3-and-D-Spieler im Zweifel, auch wenn bei der D es vielleicht das ein oder andere kleinere Fragezeichen gibt, aber den kann man schon gebrauchen. Die Preise sind nun mal gestiegen und gerade wenn du einen deiner Cornerstones in Al Horford ziehen lässt oder ziehen lassen musst, vielmehr, tut man, glaube ich, gut daran, so ein bisschen Konstanz zu schaffen, indem man dann wenigstens auch auf der Guard-Position nicht noch einen Wechsel einläutet. Also insofern kann ich das schon verstehen. Weißt du, was das ikonische Bauwerk in China ist? Die Mauer. Yes. Und gegen diese Mauer fährt Bazemore. Ungefähr von der gleichen Größe. Ich hau jetzt mal direkt meine Wette raus. Bazemore scored einstellig. Alter. 11,6 letztes Jahr, fiese Mauer, sage ich. Hard overperformed letztes Jahr. Geh ich mit. Ich habe noch einen Trade-Kandidaten. Ich sage Sabo Sefolosha. Na, ich sage Tim Hardaway Jr., weil ich glaube, dass Tim Hardaway Jr. der neue Lou Edmondson der NBA wird. Am Ende seiner Karriere werden locker 10 Teams zu Buche stehen. Da sage ich, also zu dieser das ist keine Wette. Wenn es denn eine wäre, dann würde ich ja sagen. Aber ich glaube, habe Thabo reingeworfen, weil ich glaube, dass es eben genau andersherum wird. Ich glaube, dass dieses Jahr mit einer Möglichkeit, sich ein bisschen einzuspielen, dann Hardaway in die Rotation bekommt und Thabo einen Schritt weniger defensiv hat und deshalb ausgetauscht. Nein. Doch. Ich habe ihn in New York gesehen, der Mann, Nein. Meine Wette an dich ist, Paul Millsap und Dwight Howard zusammen machen 21 Rebounds und 36 Punkte. Also eher mehr oder eher weniger? Mindestens. 21, 36. Aber 36 Punkte sind natürlich jetzt, okay, 20 und 16 ist schon. Oh. 20, 16 und 9 und 12. Ist Contract hier für Millsap, oder? Naja, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, er wird alleine dadurch auf jeden Fall. Okay. Ja. Er wird auf jeden Fall alleine dadurch durch den Abgang von Al Horford ein bisschen mehr scoren, denke ich. Also ich nehme sie nicht an. Sorry, ich glaube, die zweite, die ich nicht annehme. Aber interessant, weil da würde ich gerne noch mal ein, zwei Sätze von dir hören, ganz kurz und knapp. Glaubst du, ist es vielleicht sogar besser für Paul Millsap, weil jetzt ein bisschen mehr Platz da ist? Horford und er haben sich in der Spielanlage schon recht geähnelt, recht viel mitteldistanzlastig, ein bisschen anders heißt für ihre Position, sehr agil im Pick and Pop vor allen Dingen. Meinst du, es ist gut, dass er jetzt einen großen traditionellen Fünfer hat? Ja, auf der einen Seite ja, aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Auf der anderen Seite bin ich mir da nicht sicher, weil er hatte ja in Al Horford einen Partner, der auch die Zone relativ weit auseinanderziehen konnte als Stretch 5 oder wie du es auch immer nennen willst, weil er eben einen Mitteldistanzwurf getroffen hat. Jetzt ist es so, dass die Defense ein bisschen kompakter unterm Korb stehen kann, weil du Dwight Howard draußen nicht verteidigen musst. Insofern wird Paul Millsap vielleicht gezwungen sein, weiterhin diese Mitteldistanzwürfe zu nehmen, weil er sonst super schnell im Double-Team landet unterm Korb. Also könnte so oder so ausgehen. Ich glaube aber eher, dass es in Richtung aber ja, ich bin mir da nicht sicher. Also es sind halt zwei völlig unterschiedliche Szenarien einfach, weil die Spieler Dwight Howard und Al Horford so unterschiedlich sind. Man wird sehen. Ich glaube, Career Year ist immer nicht zu unterschätzen für die Spieler. Gerade weil Paul Millsap so ein niedrig dotierten Vertrag unterschrieben hat. Meine Record Prediction, letztes Jahr 48, ich gehe ein bisschen runter auf 46. 45. Ah, okay. Aber schon noch so in Schlagdistanz vom letzten Jahr, ne? Also der Drop-Off wird nicht so hart, glaube ich. Ich glaube, dass es jetzt zu Beginn der Saison nach wie vor der Favorit ist für den Divisionstitel. Einfach wegen dem Coaching-Staff, der eingespielt hat. Aber ich weiß nicht, ob das mit Dennis so gut hinhaut. Auf 82 Spiele hin. Ja, wir werden sehen. Ein Team haben wir noch mit 48 Siegen. Das sind die Charlotte Hornets. In Charlotte geht's ja im Moment ziemlich ab. die Frage ist, ob es das auch auf dem Court tun wird. Denn sie haben in Courtney Lee, der nach New York gegangen ist, und in Jeremy Lin zwei ihrer Guards verloren. Das Spielsystem der Charlotte Hornets im letzten Jahr, wenn man sich so die Statistiken mal auf Basketball Reference anguckt, war schon sehr dreierlastig. Jetzt haben sie zwei verloren, die das ziemlich gut können. Da bin ich mal gespannt, ob das weiter so durchgehen kann. Ich meine, mit Batum haben sie verlängert, der natürlich auch Dreier schießen kann. Kemba kann das auch. Da bin ich ein bisschen gespannt, wie sie das ausgleichen wollen. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, dass das offensive Rebounding eine absolute Katastrophe war und sie das versuchen auszugleichen durch die Verpflichtung mit Roy Hibbert. Und da bin ich mir, das wirst du gleich an meiner Wette sehen, überhaupt nicht sicher, ob das einen positiven Effekt haben kann. Das ist witzig, weil meine Wette auch in die Richtung geht, aber ich genau wette. Im Gegenteil. Ach krass. Ah, okay. Ja, wollen wir sie direkt vorziehen? Ja. Wenn wir, hast du Roy Hibbert? Ja, meine Wette handelt von Roy Hibbert. Ich sage, Roy Hibbert macht aus Punkten und Rebounds und Assists, wenn du die zusammenrechnest, keine 11. Das nehme ich nicht an, denn da habe ich dich falsch eingeschätzt. Entschuldige, wenn ich dich, wenn ich etwas konfus geredet habe. Denn ich sag, Roy Hibbert spielt unter 50 Spiele und unter 12 Minuten im Schnitt. Ja, okay, ja, dann torpedieren wir uns natürlich gegenseitig. Also wie ich darauf gekommen habe, letztes Jahr waren Rebounds und Punkte zusammengenommen schon keine 11. Aber sein Team war natürlich auch stacked. Ja, ja, klar. In LA. Ja, ja, total. Stacked mit Junk. Ja. Ja, die Häme, aber ich glaube, dass eine Postseason dauernde Zeitalter der Roy Hibbert NBA ist endgültig beendet. Ich glaube nicht, dass das wirklich einen großen Sinn macht. Im Gegenteil, man kann jetzt das nicht 1:1 nebeneinander stellen, dass Roy Hibbert unter Vertrag genommen wurde als langsamster Spieler der Liga, nachdem man den zweitlangsamsten Spieler der Liga abgegeben hat in Big L. Ich glaube, dass man da sehr viel klein spielen wird. Ich glaube, dass Cody Zeller sehr viel auf der 5 spielen wird. Anders heißt, ich glaube, dass man sehr viel Small Ball mit Batum oder dann eben auch Kit Gilchrist auf der 4 spielen wird. Und das sind auch zwei Spieler, die ich jetzt direkt einfach mal raushauen würde als Must to Prove. Cody Zeller, ob er wirklich ein bisschen mehr sein kann als ein Rollenspieler, und vor allem Kit Gilchrist mit jetzt, muss man ja mittlerweile sagen, fast schon chronischem Schulterproblem. Ich bin ja ein großer Marvin Williams-Fan, muss ich sagen. Ich halte große Stücke auf ihn. Alles weggeballert letztes Jahr. Ja, ja, aber ich hoffe, dass er sich noch weiter positiv entwickelt. Wie siehst du denn die Abgänge von Jeremy Lin und Courtney Lee im Backcourt? Also so ein bisschen als die Versicherung für die schlechten Tage von Kemba Walker. Ja, gerade wenn man dann anfängt, solche anzuschauen, wie manchmal Kemba Walker den Ball wegschmeißt, entweder gegen den Ring oder in die dritte Reihe. Aber ich muss sagen, auf der Point Guard Position sehe ich da keinen großen Abgang, weil man mit Raymond Sessions eigentlich so einen sehr soliden, prototypischen Scoring Backup unter Vertrag genommen hat. Ich bin ein großer Fan von Courtney Lee. Insofern glaube ich, dass das eher schwierig wird, das auf der 2 zu kompensieren. Hast du gerade den Depth-Chart vor dir? Ich habe nicht aufgeschrieben, wen man auf der 2 hat. Ja, gucke ich mal nach. Also vor allem, was die Defense angeht, glaube ich, dass Courtney Lee und Nicolas Batum im letzten Jahr wirklich so mitgarant dafür waren, den Gegnern auf dem Perimeter ziemlich auf die Eier zu gehen, wenn man das mal so sagen kann. Das Depth-Chart... Nenn ich PJ Hairston. Das Depth-Chart sagt, auf der 2 folgt noch Marco Bellinelli und auf der 3 folgt Jeremy Lamb. Bin ich natürlich sehr idiotisch. Ich habe nämlich vergessen, dass man einen First-Rounder getradet hat von diesem Jahr für Marco Bellinelli. Das war, glaube ich, der erste Trade aller Zeiten, den Sacramento gewonnen hat. Insofern, ja, ist okay, aber das bringt einen natürlich nicht weiter. Jeremy Lamb wiederum ist ein sehr interessanter Spieler. Jetzt gerade im Hinblick darauf, wenn Michael Kidd-Gilchrist offensiv Nullfaktor sein sollte, wäre das interessant zu sehen, was er an Spacing bringt. Aber können wir mal darüber reden, wie schwach der Frontcourt ist? Also Marvin Williams, sage ich, finde ich cool. Cody Zeller, ja, kann sich entwickeln. Dahinter kommen Frank Kaminsky, Roy Hibbert und Spencer Hawes. Also das ist eine Einladung für die zweite Riege von jedem anderen NBA-Team, was Power Forward und Center angeht. Ja, das ist nicht unbedingt schön anzusehen. Die Athletik von meinem Knie spielt ungefähr im ja. Frontcourt. Ja. Und ich glaube, das ist auch so die große Sache. Ja. Der Spieler, den ich am ehesten auf dem Trademarkt sehen würde, wäre tatsächlich auch Frank Kaminsky, der im letzten Jahr relativ hoch gedraftet worden ist. Ich glaube an Position 7 oder 8 oder so. Irgendwie sowas. 9. Ich glaube, es hat Winslow. Ah ja, richtig. Ja, siehst du, clever. Also ich glaube nicht, dass er sich dahin entwickeln wird, zur Entlastung im Frontcourt werden wird, wie man sich das jetzt vielleicht erhofft. Man kriegt aber mit Sicherheit durchaus für einen Platz 9 oder Pick 9 noch ein bisschen was zurück. Insofern, wenn ich das Team in der Tiefe verbessern wollen würde, dann wäre Frank Kaminsky wahrscheinlich derjenige, den ich anbieten würde. sehe ich ähnlich, weil er immer Upside hat und intriguing ist für Teams als junger Spieler, als First-Round-Pick. Wenn ich ihn jetzt mögen würde, dann würde ich dir sogar anbieten, er macht mehr Punkte als Justice Winslow. Da ich ihn aber nicht mag und auch nicht in seine Fähigkeit glaube, lasse ich das jetzt. Das mache ich vielleicht nachher dann noch mit Mookie oder sowas. Aber gut, ich glaube, das passt. Für mich geht's 4 Spiele nach hinten. Ey, für mich Siege. Genauso. 44. Habe ich auch hier stehen. Absolut. Ich würde ja mal echt, also wir, ja, wahrscheinlich ist das Blödsinn, aber wenn wir mal unsere Record Predictions zusammenrechnen, hat wahrscheinlich irgendwie 1-2 Teams haben irgendwie 120 Spiele in der Saison oder so. Ich glaube, das passt alles nicht so ganz zusammen. Aber ich sage auch 44 Spiele. Das okay. Ist, glaube ich, ein bisschen schlechter, wie gesagt. Lee weg, Lynn weg, Al Jefferson weg, Michael Gilchrist mit großem Fragezeichen, Kaminsky mit Fragezeichen und deswegen glaube ich, geht's 4 Spiele nach unten. Ist nicht ganz so schlimm, für die Playoffs sollte es trotzdem reichen. Generell einiges an Aderlass für die Division. Ja, das stimmt. Die Division ist auch, ich glaube, in den letzten beiden Divisions haben wir echt fast ausschließlich positiv nach oben gezogen. Das zeigt sich jetzt hier, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Talking about kann nicht ewig so weitergehen. Washington Wizards. letztes Jahr ausgeglichener Rekord, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube 41-41. Yes. Ja, was sie, die beiden größten Themen der Offseason, einmal, sie haben sich Ian Mahimi geholt, sie waren eines auch der schlechteren Teams, was das Rebounding angeht und ich glaube, das ist genau die richtige Verpflichtung, neben Marcin Gortat dann Mahimi zu holen, wenn man Probleme unterm Korb im Rebounding so viel offensiv und defensiv hat. Ich finde, das ist ein absolut solider Spieler, der auch bei einer Verletzung deines Fünfers gerne mal ein paar Minuten mehr auf der Fünf spielen könnte. Ansonsten ist mir aufgefallen, sie gehen überhaupt nicht zur Linie, faulen super viel und verteidigen ihre Dreier nicht. Das vielleicht mal so. Das zweite oder das größte Thema eigentlich dieser Offseason war, dass ihre beiden Superstars in namentlich John Wall und Bradley Beal, der gerade einen neuen Vertrag unterschrieben hat, sich anscheinend nicht so richtig leiden mögen. Und das würde mir als GM oder Owner wahnsinnige Kopfschmerzen bereiten. Das stimmt. Ich würde es jetzt auch direkt mal oder das aufgreifen. Bradley Beal hat einen dicken Vertrag unterschrieben. Dann gab es natürlich diese Frage, wie gesund oder ungesund ist er tatsächlich? Wie ist seine Gesundheitslage? Gibt es eine Minutes Restriction? Wie ist die Chemie? Abgesehen davon würde ich jetzt einfach mal so einen sogenannten Eye-Test mit dir machen. Wie viel, um es jetzt einfach mal zu verdeutlichen, was meinst du, ein wie viel besserer Schütze ist Bradley Beal verglichen zu John Wall, was seinen Jumper und seinen Dreier betrifft vor allen Dingen? Okay. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel besser ist er? 10 doppelt so gut, okay. Viel besser, 1 überhaupt spielt schlecht. Naja, ich glaube, im Dreier ist er schon deutlich besser, aber ich sag mal eine 7. Also es ist natürlich ein bisschen trügerisch, weil sie anders verteidigt werden. John Wall lässt man den Dreier nicht mal werfen, ist wesentlich offener. Bradley Beal steht immer auf den Füßen. Aber wenn du jetzt die nackten Zahlen einfach mal vergleichst, ohne jetzt wirklich in Entfernung zum nächsten Gegenspieler zu gehen und sowas, dann sieht das gar nicht mal so deutlich aus. Okay. 4,9 Dreier hat Bradley Beal abgefeuert, 1,9 haben ihr Ziel gefunden, 38,7%. John Wall war nur 3% schlechter. Oh, okay. 35% bei fast gleicher Volume. 4,3 versucht, 1,5 getroffen. Was einen aufhorchen lässt, weil er durch die Bank dann auch wesentlich besser ist, was die anderen Statistiken betrifft. Free throw attempts, sogar free throw percentage, rebounds, assists um Lichtjahre natürlich, doppelt so viel Steals, dreimal so viel Blocks. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich auch ein alter Homer, aber es gibt nur einen Spieler, dem das Prädikat Franchise-Spieler da wirklich hingelegt werden darf, und das ist John Wall. Ja. Und Bradley Beal kommt nicht annähernd in seiner Produktion dahin. Granted, er hat natürlich auch eine ganz andere Spielanlage, hat den Ball nicht so viel in der Hand, kann nicht so viel für sich kreieren, ist viel mehr Post-Up-Spieler, beziehungsweise Catch-and-Shoot, und ist eher für die Punkte da, aber ihr merkt es, Bradley Beal muss meiner Ansicht nach wesentlich mehr zeigen, dass er auch wirklich dieser Co-Star sein möchte, wenn man seinen Vertrag rechtfertigt. Ja, ich habe ihn auch bei Most to Prove stehen und gebe dir da völlig recht, was den Vergleich zu John Wall angeht. Ich glaube, da gibt's gar keine Diskussion, ehrlich gesagt. Aber kann er das denn wirklich zeigen? Weil im letzten Jahr haben wir gehört, dass der Arzt gesagt hat, naja, also über 30 Minuten würde ich ihn jetzt die nächsten Jahre eigentlich nicht mehr spielen lassen. Und dann ist es schon fast dahin mit ja, gleiches Level wie Wall beziehungsweise Franchise-Spieler oder Most to Prove, ne? Ja, das liegt natürlich auch ein bisschen am Coach. Sicherlich die schlechteste, wenn nicht eine der schlechtesten Coaching-Situationen in den letzten Jahren mit Randy Whitman. Das wird sich jetzt ändern. Einer der Coaching-Changes, die man dann auch erwähnen muss. Scott Brooks ist jetzt nicht unbedingt das Taktik-Genie gewesen für Oklahoma City, aber zumindest ein Coach, dem nachgesagt worden ist, dass er Starspieler und Egos sehr gut unter einen Hut bringen konnte. Und ich glaube, das war im Prinzip auch der Pitch, der ihn letztlich den Job gebracht hat. Da bin ich gespannt, wie sich das auswirken lässt. Sonst natürlich ein halbwegs tiefes Team, was so die großen Positionen vor allen Dingen betrifft. Da hat man vielleicht sogar ein Überangebot. Wer startet da, Mahimi oder Gortat? Ich habe ihn auch auf dem Trade-Block, den Polish Hammer. Ist jetzt auf der schlechten Seite der 30. Mittlerweile mit 31 bei 32 Jahren und noch, ich glaube, 2 Jahren unter Vertrag. Aber natürlich eine ganz gute Alternative als Tandem, ein Defensiv, ein Offensivcenter. Ja, finde ich auch. Dann auf der Point Guard Position Trey Burke, der ja bisher auch so seine Draft-Vorschuss-Lorbeeren von damals ein bisschen schuldig geblieben ist, aber mit Sicherheit auch noch mit Upside als Backup für John Wall. Kelly hervorragender Trade. Ja. Sorry, dass ich unterbreche. Für einen Second Rounder von Utah abgeschoben. Abgeluxt. Ja, sehe ich genauso als Backup für Otto Porter. Kelly Oubre finde ich auch in Ordnung. Andrew Nicholson und dann Jason Smith von Orlando wird jetzt nicht viele Minuten spielen, aber doch, wenn da Marcin Gortat und Mahimi, was ihre Mitteldistanz-Gefährlichkeit angeht, doch ein bisschen limitiert sind. Vielleicht noch jemand, der da auch mal ein bisschen die Defense auseinanderziehen könnte. Also, das macht schon alles Sinn, aber ich bin halt echt skeptisch, ob das mit Beal und Wall funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, ist im Grunde, finde ich, alles andere echt fast schon egal. Das stimmt. Man hat in Oubre sicherlich ein rohes Talent. Ich glaube, man hat mit Keith Morrison einen soliden Trade gemacht letztes Jahr. Nur es bringt einen halt nicht viel, wenn man dann irgendwie Achter wird oder sowas. Mhm. Ne? Das ist ein Team, was gerade im Hinblick auf John Wall sich entwickeln muss oder den nächsten Schritt machen muss. Und das wäre jetzt eher die zweite Runde als über Playoff. Insofern hat man letztes Jahr wirklich 2 Schritte zurückgemacht und einen nach vorne. Ja, der Sommer Kevin Durant ist verloren gegangen, wenn man so möchte. Es war ja relativ schnell klar, dass er trotz Hometown Washington nicht auf seiner Liste von Teams setzt, die er in die Hamptons zum Gespräch geladen hat oder wo er da residiert hat im Sommer. Ich fange mal mit meinem Record einfach an. Ich sehe weder einen Schritt nach vorne noch zurück. Ich habe es jetzt bei 40 Siegen. Das wird wieder so in Richtung Platz 8, glaube ich, gehen. Welches Trikot hängt bei mir im Schrank? Bradley Beal? John Wall. Ich habe plus 3. Oh! 44, 38. Okay, ja, also Charlotte. Ich muss sagen, auch wenn ich bei der Eastern Conference natürlich in solchen Sphären immer auf die Knicks gucke, aber ich habe schon Bock, dass das funktioniert, weil das wäre, wenn die beiden gut zueinander finden, ist das unheimlich attraktiver Basketball und ich wünsche mir, dass das funktioniert, aber wie gesagt, ich bin da so ein bisschen skeptisch noch. Ich finde, das Team ist besser geworden. Du hast ein paar Spieler, die schlechtestenfalls stagnieren, bestenfalls sich verbessern. Zum Beispiel Morris, Beal durchaus dann nochmal. Du hast jemanden in Kelly Oubre und Otto Porter, die sicherlich beide einen Schritt nach vorne machen können, insbesondere Oubre, wird wesentlich mehr spielen als 10 Minuten. Ich gehe davon aus, dass so um die 15 sich einpendeln wird. Insofern bin ich schon überzeugt, dass sie besser werden können. Ich sag dir mal, warum ich so ganz davon überzeugt bin. Und zwar wegen meiner Wette. Bradley Beal und John Wall werden beide über 21 Punkte scoren, aber dabei beide unter 41% schießen. Das heißt, ich glaube, sie werden sich gegenseitig so ein bisschen hochstacheln, wer denn jetzt hier der Chef im Ring ist und beide auch am Ende des Tages viel scoren, aber das wird zu Lasten der Effizienz gehen. Und wenn ich mir dann noch angucke, klar, Coaching ist natürlich ein Upgrade, aber dass Scott Brooks eher dafür bekannt ist, Isolation Plays laufen zu lassen, wenn er 2 gute, sehr, sehr gute Spieler im Team hat, wie dann unter Westbrook, mit Westbrook und Durant zum Beispiel, glaube ich, dann wird die Effizienz arg darunter leiden und da am Ende des Tages auch das Team ein bisschen drunter leiden. Also meine Wette an dich, beide über 21, beide unter 41%. Intriguing. Ja. Beide unter 40%. 41, beide unter 41%, ja. Ja, das nehme ich an. Ich glaube, Beal wird da effizienter sein. Okay. Sehr schön. Ihr habt's alle gehört. Aber interessant. Cooles Reasoning. Ich sag ein bisschen banaler. Wall hat Wut im Bauch. Finde zurück zu seiner Stärke. Nimmst du an oder nicht? Nein. Das war's schon. Ja, okay, Wut im Bauch. Das lässt sich also, das okay, werden wir bestimmt noch was bei Reference überprüfen können. Stark, Spruch des Tages. Wall wird in eines der beiden All-NBA Defensive Teams kommen. Da hat man natürlich die alten Verdächtigen. Genau. Es gibt nur vier Positionen, auf die er kommen könnte. Und Chris Paul hat im Prinzip ein Abo schon seit 20 Jahren auf dem Platz. Und natürlich auch die Tony Allens und Avery Bradley sind im Prinzip schon fast drin. Bei Avery Bradley wahrscheinlich auf jeden Fall. Bei Tony Allen muss man gucken, was im Tank ist. Aber ich sag, fürs Second All-NBA Team reicht's auf jeden Fall. Second All-NBA Defense. Also Defense, genau. Ja, das wird ein enges Höschen, glaube ich. Ich gucke auch nicht so sehr auf ihn, sondern überlege jetzt noch, wer so Konkurrent sein könnte, aber ja, die Zweierposition, die kriegt er nicht. Da stehen so, also die zweite Guard-Position, da stehen Klay Thompson und Co. Ja, ich nehme das an. Okay. Nehme das an. Dann haben wir noch, bleibt uns noch ein Team, und zwar die Orlando Magic. Jetzt habe ich den Record vom letzten Jahr gar nicht vor Augen. 35-47. Das 346. Jahr, wo sie underperformed haben. Mhm. Mit viel zu viel Talent. Mhm. Stell dir mal vor, unsere Teams hätten so viel Talent wie Orlando. Wir würden jeden Tag Blumen pflücken im Garten und mir so und kleine Kränze basteln. Genau, Feen irgendwie mit Feen sprechen und irgendwie Einhörner reiten. Ja, ich habe doch Porzingis wenigstens als Einhorn. Aber ja, komische Trades, oder? Oder komische Signings. Ibaka, Biombo, Aaron Gordon, wie heißt er nochmal? Alle auf der, die auf der 4 oder bei Smallball auf der 5 spielen können, wer ist es denn nun? Also es hat sich so ausgesehen, als hätte irgendwie Vlade Divac ein Praktikum im Front Office gemacht. Dann hätte er irgendwie zwei Teams zerstört. Absolut unverständlich. Wenn du jetzt mich fragen würdest, müsste eigentlich Ibaka und Gordon starten. Ich finde das eigentlich die spannendste Variante. Vucevic käme von der Bank und könnte die Second Unit zerstören mit einer hohen Frequenz an Abschlüssen. Das wäre sogar okay, wenn man jetzt drei von den vier großen Spielern hätte, dann wäre das absolut super. So hat man jetzt noch Biombo einen dicken Vertrag unter die Nase gehalten. Er ist sehr limitiert, kann nur Center spielen. Ibaka hat einen Contract hier. Vucevic braucht seine Touches und Gordon ist einfach kein Dreier, was seinen Wurf vor allen Dingen betrifft. Da muss er eigentlich als Power Forward, der zum Korb zieht, eingesetzt werden. Macht für mich nicht wirklich Sinn, gerade wenn man jetzt dann Leute wie, weiß ich nicht, Tobias Harris abgegeben hat, der auch Smallball-Vierer spielen konnte, letztes Jahr schon. Sehr, sehr sonderbar. Das hat letztlich nur gezeigt, dass man Victor Oladipo nicht unter Vertrag nehmen wird oder wollte. Im darauffolgenden Jahr, wo sein Vertrag eben erneuert werden müsste. Insofern hat man ein bisschen den Panikbutton gedrückt und einen Spieler unter Vertrag genommen, den man eigentlich nicht wollte, glaube ich. Hm. So sieht's aus. Ja, sieht auch so aus. Ich frage mich, wo der Platz, nehmen wir mal an, die Aufstellung wäre Vucevic auf der 5, Ibaka auf der 4 und Aaron Gordon auf der 3. Also sehr groß, weil ich gebe dir recht, Biombo, einmal ist er sehr limitiert auf der nur auf der 5 einsetzbar und ich persönlich glaube, dass sein Ceiling die letzten Playoffs bei den Toronto Raptors waren. Aber dann hätte man die drei, also relativ groß. dann müsste man ja theoretisch auf der 1 und auf der 2 extrem gutes Shooting haben, damit sich das nicht alles in der Zone tummelt und die Gegner auch gezwungen sind, ein bisschen rauszugehen. Da hat man Evan Fournier, okay, gekauft, aber dann Elfrid Payton. Und als Backup für Elfrid Payton hat man dann Jody Meeks und DJ Augustine, die aus Detroit und Denver kamen und die wiederum gut von außen schießen können. Da frage ich mich aber, wo dann in so einer Aufstellung der Platz von Elfrid Payton oder die Argumentation ist, dann Elfrid Payton zu bringen. Das finde ich total, also ich finde diese Mannschaft einfach so lieb und planlos zusammengesetzt. Und letzter Satz noch von mir dazu, dein Lieblingstrain, der 9-to-5-Train hat in Form von Jeff Green Einzug in Orlando gehalten. Ja. Was in Washington nicht mehr ist, der Captain hat das Schiff verlassen, nee. Jetzt also jetzt in Orlando. Das ist aber unwesentlich, wenn man sich dann, wie gesagt, eher dieses wirre Zusammenspiel antrifft, das genauso wirr ist wie die Haarpracht vom Point Guard. Ja, kein Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass das Spiel von Elfrid Payton extrem antiquiert ist und nicht wirklich der jetzigen NBA geschaffen. Insbesondere wenn man jetzt sein Assist-Turnover-Ratio betrachtet, ist es jetzt nicht unbedingt so, als würde er 10 Assists auflegen und sei der krasse Floor-General und hätte keinen Schuss. Es ist eher so, dass er so ja wirklich mediocre Zahlen auflegt und überhaupt keine Effizienz vorweist. Klar, er ist noch ein junger Spieler. Ich glaube, einer unserer Hörer hat uns auch eine Wette schmackhaft machen wollen und letztlich war sie sehr schmackhaft, dass Elfrid Payton eben jetzt was war es, mehr Assists und Dreier wirft als Rebounds und Blocks für Ibaka. Ja, genau, irgendwie sagt, sowas, ja. Schick das Bier direkt rum nach Shanghai hier. Ich glaube da nicht dran. Mal sehen, wie sich's entwickelt, aber so stirbt und lebt das Team ein bisschen mit Elfrid Payton, während im Frontcourt sich das Talent tummelt. Ja, und an Tiefe haben sie auch ein bisschen was verloren. Also Brandon Jennings, der jetzt in New York spielt, der vielleicht so ein Scoring Point Guard in der zweiten Garde durchaus hätte sein können. Ersan Ilyasova, der nach OKC gegangen ist. Victor Oladipo, haben wir gerade gesagt. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert mit DJ Augustine und Jody Meeks dann. Jody Meeks, der jetzt in Detroit auch mehr von Verletzungen geplagt war in den letzten Jahren. Dann Jeff Green als Backup auf der 3 oder Small Ball 4 für Aaron Gordon. Echt schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Also ich sehe nicht so richtig. Manchmal sieht man ja, oder bei den meisten Teams sieht man auch so in den Stempel oder den Fingerabdruck einer bestimmten Richtung, in die sie gehen wollen, was entweder den Spielstil angeht oder was das Alter der Spieler angeht oder die Spielertypen, dass man jetzt zum Beispiel wie Milwaukee sagt, da müssen wir gleich auch noch drüber reden, wie zum Beispiel Milwaukee, wir wollen möglichst große und athletische Spieler haben und. Aber das hier passt irgendwie alles nicht zusammen. Neuer Coach auch, muss man auch erwähnen. Frank Vogel ist durchaus bekannt dafür, dass er ein ziemlich harter Hund ist, was so die Zusammenstellung betrifft. Er ist ein ziemlicher Oldschool-Coach, aus Indiana kommt. Ich denke schon, dass es ein Upgrade ist auf der Coaching-Position. Mhm. Man hat da jahrelang hin und her gesprungen und das war ja auch so ein bisschen der Fall. Man hat eben keinen Weltenschutz mehr. Man muss jetzt liefern, wie es so schön heißt. Nur das Talent ist definitiv da, das war es aber jetzt auch schon die letzten Jahre. Die Komposition des Teams passt nicht. Mhm. Auf der 2 ist man recht dünn. Fournier bin ich absolut d'accord mit. Hezonja, ist er wirklich schon ready, irgendwie 16 Minuten zu spielen pro Spiel und irgendwie 82 Spiele? So sehr ich seine Spielanlage mag, ich glaube es auch eher nicht. Insofern, da muss wahrscheinlich der ein oder andere Trade her. Mhm. Ja. Sehe ich genauso. Deine Wette. Meine ist echt unspektakulär. Ich habe mich super schwer getan übrigens. Dito. Ja. Ich sag tatsächlich, unspektakulär hängt mit meinem Record zusammen, ist das schlechteste Team der gesamten Division. Nehme ich nicht an, glaube ich auch. Sorry. Ich sage, durch diese ganzen Riesen, die sie jetzt unterm Korb haben, letztes Jahr waren sie das 17. beste Team beim Rebounding. Ich sage, dieses Jahr sind sie unter den Top 10. Wird ihnen aber nicht viel helfen, weil sie in den anderen Kategorien schlecht sind. Nee, nehme ich nicht an. Ich glaube, wir sind zu sehr uns einig über diesen Krautsalat, der sich Orlando nennt. Vielleicht noch ein Satz dazu. Du hast gerade über mögliche Trades gesprochen. Ich habe auf dem Trade-Block übrigens Ibaka, weil er mit seinem Vertrag, der in dem nächsten Jahr dann, also wo er im nächsten Sommer Unrestricted Free Agent ist, vielleicht für das ein oder andere Team interessant sein könnte. Also ich glaube, es könnte durchaus sein, dass man sich, je nachdem wie es verläuft, mit ihm auch relativ schnell dafür entscheidet, ihn wieder abzugeben und vielleicht irgendwie gegen einen First-Rounder oder weiß der Kuckuck was eintauschen wird. Witzig, selber Gedankengang. Ich habe nämlich hier Ibaka mit einem zarten Fragezeichen sogar dahinter gestellt, weil es natürlich einerseits verwunderlich wäre, aber einer von den vier muss eigentlich gehen. Du wirst Gordon nicht abgeben, zu jung, zu viel Upside. Biombo hat nicht so viel Trade-Value und ist solide. Und Vucevic ist der Einzige, der wirklich konstant scoren kann. Und dann wäre es tatsächlich die Odd Man Out. Ja, wir haben jetzt so viel über das Negative bei den Orlando Magic gesprochen. Da würde ich gerne noch erwähnen, dass ich echt viel von Aaron Gordon halte, der so ein bisschen als Tweener, als er in die NBA kam, verschrien worden ist. Und ich glaube, wenn man ihn richtig einsetzt, dann kann er viel, viel mehr sein als ein fantastischer Dunker, was er letztes Jahr unter Beweis gestellt hat. Also bitte gebt ihm die Freiheit, gebt ihm die Minuten und gebt ihm irgendwie auch die Spielzüge auf ihn zugeschnitten, weil ich glaube, er kann echt ein richtig, richtig guter Spieler werden in den nächsten Jahren. Du sprachst über Mario Sonja, ne? Selbstverständlich. 37-45 ist gleichbedeutend mit dem schlechtesten Record. Zwei Siege mehr, aber das ist nicht genug. Ich habe 35, genau exakt wie letztes Jahr. Boah, das wäre ein guter Schritt zurück, mindestens, wenn nicht 4. Lass uns noch kurz über die, wir sind mit der Division soweit durch. Lass uns doch bitte kurz noch, das hatten wir sowieso vor, über die Milwaukee Bucks und deren Verletzungspech reden. Ja. Chris Middleton, im Prinzip nicht nur der beste, sondern eigentlich auch fast der einzige gute Dreierwerfer und Scorer des Teams, muss man ja fast sagen, fällt sehr, sehr lange aus. Leisten, was ist das? Riss? Bruch. Und 6 Monate außer Gefecht. Und das ist natürlich ein wirklich schwieriger Schlag, weil wir ihn schon auch als viel, und nicht vielseitigsten, aber wahrscheinlich wichtigsten Rotationsspieler der Bucks bezeichnet haben. Ja, absolut. Also wie bitter das ist, wenn sich, ich meine, so wie die Miami Heat, die können da jetzt ein Lied von singen, aber wenn durch Verletzungen schon vor dem ersten Ball, der hochgeworfen wird zur Preseason, deine ganze Saisonpläne eigentlich in Luft auflösen. Also sie haben natürlich immer noch ein gutes Team und wir haben ja schon drüber gesprochen, ist es jetzt Jannis Team oder ist es das Team von, na sag schnell, wen habe ich dem sechsten? Jabari Parker. Jabari, genau, mein Most Improved. sie haben natürlich immer... Sie haben natürlich immer noch Spieler mit riesen Upside, das aber, wie du schon gesagt hast, ich meine, eine legitime Scoring-Option fehlt jetzt, die beste Scoring-Option fehlt jetzt vielleicht auch und der einzige, der wirklich außer Distanz werfen kann und nicht nur Butterbrote durch die Gegend schmeißt, jedenfalls Stand letzter Saison und vorletzter Saison, also das ist echt ein herber Schlag und ich glaube auch, dass bei dem, was jetzt noch auf dem Markt ist, sie sich davon so schnell nicht erholen. Interessanterweise muss man ja sagen, dass immer noch J.R. Smith nicht gesigned worden ist von den Cleveland Cavaliers. Er wird jetzt auch das Training Camp verpassen. Diese gleiche Scharade hatten wir ja im letzten Jahr schon mit Tristan Thompson, der dann irgendwie gepokert hat, damit er doch noch einen Riesenvertrag unterschreibt. Aber wenn du jemanden auf der 2 suchst, der von draußen schießen kann, wird sein Name mit Sicherheit mal gefallen sein. Und dann gibst du dem was? 18 Millionen im Jahr oder was, damit du ihn weglotst? Keine Ahnung, halt aber wie hoch ist denn der Drop-off in Spielen, wenn Chris Middleton die ganze Saison nicht fit wird und du den nicht ersetzen kannst? Mindestens 5. So, und das könnte zwischen Playoffs und Nicht-Playoffs entscheiden. Die Frage ist, wie viel dir das wert ist. Ja, guck schon mal, was so in College für Point Guards rumlaufen, wirst noch ein Pick-up nächstes Jahr. Ja, vielleicht auch so. Keine guten News. So, haben wir denn noch was Positives? Wir fahren beide in Urlaub. Yes. Das sind die positivsten Nachrichten, die wir jetzt nach Orlando und Chris Middleton an euch geben können. Vielleicht nicht so positiv für euch, wenn ihr uns gerne zuhört, denn das bedeutet gleichermaßen, dass wir, obwohl, erst in einer guten Woche, ja, so 10 Tage können wir wieder aufnehmen, ne? Ungefähr. Ja, wir können aber auch mal sagen, dass, machen wir es mal witzig, die Leute, die bis jetzt hier gehört haben, die originellste Frage oder generell Zuschrift für die erste West Division, die wir dann anteasern können, kriegt eine Postkarte aus dem Urlaub. Gebt uns eure Adresse, wir behalten die Daten, wir geben sie nicht weiter zur NSA und einer von uns wird dann in die Tasten hauen und schreiben und euch nach Castrop Rauxel eine Karte schicken. Ja, da freut sich der Phil schon drauf. Ja, tue ich. Ja, schön, super. Von mir kriegt ihr eine WhatsApp-Nachricht oder so, wenn ihr wollt. Nein, Quatsch. Das torpediert natürlich jetzt meine Antwort. Nein, finde ich eine total gute Idee. Wir freuen uns sowieso immer über Fragen und wenn ihr wollt, dass wir in der Western Conference vielleicht auch nochmal den Blickwinkel auf die Teams ein bisschen ändern, schreibt uns das einfach mal. Wir haben ja schon mal gesagt, wie krass wir social-media-seitig aufgestellt sind. Es gibt fast keinen Kanal außer dieses doofe Snapchat, an dem ihr an uns vorbeikommt. Also textet uns, was wollt ihr hören, wo sollen wir vielleicht nochmal tiefer reingucken, was hat euch gefehlt in der Eastern Conference und dann machen wir das. Yes. Ne? Coole. Super, dann Phil, ich wünsche dir einen schönen Urlaub, erhol dich gut und dann sehen wir uns, hören wir uns in 10 Tagen wieder. Bis dahin. From downtown. From downtown. Du sagst noch mal. From downtown. Fingerhauen. Tschö.